Michael Kramer von Gerhard Hauptmann. Funkbearbeitung Hans-Ulrich Minke. Bist du noch immer da, Michaeline? Musst du jetzt nicht fort? Nein, Mutter, noch nicht. Ist doch noch ganz finster draußen. Na, wenn du nur nichts versäumst, Michaeline. Bewahre, Mutter. Was liest du denn da? Das ewige Schmökern. Soll ich nicht lesen? Wegen meiner lies. Mich wundert bloß, dass du die Ruhe hast. Wenn man darauf warten wollte, oh Gott. Wann käme man denn überhaupt zu was? Hat Papa nicht noch etwas gesagt, dass er fortging? Das ist immer das Schlimmste, wenn er nichts sagt. Das hätte ich beinahe vergessen. Arnold soll um Punkt 11 Uhr bei ihm im Atelier sein. Oh. Mach es doch so wie ich, Mutter, lenk dich ab. Das ist ja nichts Neues. Das kennen wir doch. Arnold wird sich auch darin nicht ändern. Ihr versteht ja den Jungen nicht. Ihr versteht ihn nicht. Und Vater, der richtet ihn noch zugrunde. Das finde ich nicht recht, wenn du sowas behauptest. Da bist du doch sehr ungerecht. Papa tut sein Allerbestes an Arnold. Auf jede Weise hat er es versucht. Du bist Vaters Tochter, das weiß ich schon. Ja, deine Tochter und Vaters bin ich. Vaters vielmehr. Denn wenn du mehr meine Tochter wärst, so würdest du nicht immer zu Vater halten. Mutter, wir wollen uns lieber nicht aufregen. Da versucht man ganz einfach gerecht zu sein. Gleich heißt es, du hältst es mit dem oder dem. Ihr macht es einen schwer. Das könnt ihr mir glauben. Ich halte zu meinem Jungen, Basta. Wie man sowas nur über die Lippen bringt. Michaeline, du bist eben gar keine Frau. Du sprichst wie ein Mann. Du denkst wie ein Mann. Was hat man da von seiner Tochter? Mutter, wenn das wirklich so ist, das werde ich wohl auch nicht ändern können. Du kannst es ändern. Du willst nur nicht. Mama, ich muss leider gehen. Sei gut, hörst du? Reg dich nicht auf. Du meinst das ja gar nicht, was du jetzt sagst. So wahr, wie ich hier stehe, Wort für Wort. Dann tut es mir leid für uns alle, Mutter. Wir leiden auch alle unter Papa. Sei doch so gut, ein für alle Mal. Ich habe nie unter Vater gelitten. Ich leide auch jetzt nicht unter ihm. Ich verehre Vater, das weißt du ganz gut. Es gibt keinen Menschen in der Welt, dem ich so über die Maßen dankbar bin. Auch mir nicht. Nein. Es tut mir sehr leid, was Vater mir ist, das verstehen Fremde eher als ihr, du und Arnold. Denn das ist das Verhängnis. Die Nächsten stehen Vater am fernsten. Er wäre verloren. Allein unter euch. Als ob ich nicht wüsste, wie oft du geweint hast, wenn Vater... Das habe ich geweint, habe ich oft. Er hat mir zuweilen wehgetan. Aber schließlich musste ich mir immer sagen, er tat mir weh, aber niemals Unrecht. Und ich habe immer dabei gelernt. Ob du gelernt hast oder nicht, du bist doch nicht glücklich geworden durch Vater. Wenn du deinen gemütlichen Haushalt hättest, einen Mann und Kinder. Ach, das hat mir Vater doch nicht geraubt. Jetzt plagst du dich, wie Papa sich plagt. Und es kommt nichts heraus als Missmut und Sorge. Mutter, wenn ich das alles so höre, da wird mir immer so eng und beklommen. Du glaubst es kaum. Wenn Arnold nicht eben Arnold wäre, wie dankbar würde Vater sein. Als 15-Jährigen schlug er ihn noch. Dass Vater hart sein kann, das bezweifle ich nicht. Und dass er sich manchmal hat hinreißen lassen, das entschuldige ich nicht. Aber denk auch mal daran, ob Arnold auch Vater Anlass gegeben hat. Damals hat der Vaters Handschrift gefälscht. Aus Seelenangst. Aus Angst vor Papa. Nein, Mutter, das erklärt noch nicht alles. Der Junge ist elend. Er ist nicht gesund. Steckt in keiner gesunden Haut. Das mag sein. Damit muss er sich abfinden. Sich abfinden, Mutter, ist menschenlos. Sich halten und zu was Höherem durchwinden. Das hat jeder gemusst. Da hat dein Vater das beste Beispiel. Albine? Und hier Michaeline Kramer. Ist das denn möglich? Das wären Sie? Schätzt ihr das wirklich so in Erstaunen? Ja, offen gestanden, ein bisschen ja. Ich habe sie mir ganz anders gedacht. Noch älter, noch runzliger, als ich schon bin. Nein, ganz im Gegenteil, offen gestanden. Du fängst ja gut an. Wieso? Habe ich wieder was falsch gemacht? Wie geht's deinem Vater, Michaeline? Gut. Ungefähr, wie es ihm immer geht. Du wirst ihn wohl kaum sehr verändert finden. Du rauchst? Oder hast du es dir abgewöhnt? Entschuldigen Sie nur, ich habe gequalmt. Ich weiß zwar, dass das nicht weiblich ist, aber... Leider, die Einsicht kommt zu spät. Sie rauchen wohl nicht, nein. Und stört es auch nicht? Ernst lutscht er zu Hause den ganzen Tag. Davon verstehst du nun nichts. Nun sehen Sie, da hat man nur so einen Mann. Tun Sie mir den einzigen Gefallen, heiraten Sie um keinen Preis. Die alten Jungfern haben es viel besser. Albine. Du wirst dir gefälligst die Boa umnehmen und irgendwo auf mich warten, verstanden? Das hat ja sonst alles keinen Zweck. Fahre gefälligst zur Mutter hinaus oder setz dich drüben ins Café. Ich will dich meinetwegen dann wieder abholen. Aber bitte, Frau Lachmann, bleiben Sie doch. Um Himmels Willen, wo denken Sie hin? Sie brauchen mich wirklich gar nicht bedauern. Er läuft mir schon wieder über den Weg. Alten Jungfern haben es viel besser. Sie ist wirklich ein bisschen geradezu. Sie sprudelt alles so durcheinander. Du machst aber wirklich kurzen Prozess. Das lässt sich nicht jede bieten, Lachmann. Sie wollte dich eben doch nur kennenlernen, sonst hätte ich sie gar nicht mitgebracht. Wie geht's dir übrigens? Danke, gut. Und dir? Auch? Ebenso, Lila. Ja, auch. Du wirst aber auch schon ganz grau um die Schläfe. Der Esel kommt immer mehr heraus. Wie geht's deinem Bruder? Danke. Gut. Malt er fleißig? Im Gegenteil. Was tut er denn sonst? Er bummelt natürlich, er bummelt. Was sollte er anderes tun? Warum ist er denn nicht in München geblieben? Da hat er doch das und jenes gemacht. Traust du dem Arnold noch irgendwas zu? Wieso? Das verstehe ich nicht. Das ist doch ganz außer Frage. Na, wenn er Talent hat, dann ist er es nicht wert. Übrigens, um auf was anderes zu kommen. Vater hat öfter nach dir gefragt. Er wird sich freuen, dich wiederzusehen. Und abgesehen von mir natürlich, freut es mich im Hinblick auf Vater sehr, dass du mal wieder rübergekommen bist. Er kann nämlich eine Auffrischung brauchen. Ich auch. Wahrscheinlich ich mehr als er. Allerdings sein Bild möchte ich auch mal sehen. Wer hat dir denn was gesagt von dem Bilde? Es heißt ja, die Galerie hat es gekauft. Direktor Möhring ist hier gewesen, aber ob er es gekauft hat, weiß ich nicht. Papa wird es wohl erst ganz fertig machen wollen. Du kennst doch das Bild. Es war vor 2 Jahren, als ich sah. Ich kann es gar nicht mehr recht beurteilen. Papa malt eben schon sehr lange daran. Denkst du, dass er mir es zeigen wird? Ich weiß nicht, ich habe das Vorgefühl, es müsste was Exorbitantes sein. Ich kann mir nicht helfen, ich glaube daran. Ich habe ja manchen jetzt kennengelernt, aber keinen, bei dem man so den Wunsch hatte, man möchte ein Stück seines Inneren sehen. Was er einem gesagt hat und wie er es tat, das vergisst sie nicht. Ein Lehrer wie ihn, den gibt es gar nicht mehr. Ich behaupte, auf wen dein Vater einwirkt, der kann gar nie gänzlich verflachen im Leben. Was sollte man meinen, Lachmann? Er wühlt einen bis zum Grunde auf. Man lernt ja von manchem so das und jenes. Mir sind auch ganz wackere Leute begegnet. Doch immer dahinter erschien mir dein Vater. Und da hielten sie alle nicht mehr recht stand. Er hat uns alle so durchgewalkt, uns Schüler, so gründlich von vorn herein und von innen heraus alles umgekrempelt. Die Kleinbürgerseele so ausgeklopft. Man kann darauf fußen, solange man lebt. Zum Beispiel, wer seinen Ernst gekannt hat, seinen unabirrbaren Ernst zur Kunst, dem erscheint zuerst alles da draußen frivol. Nun siehst du, und Vaters großer Ernst. Du sagst es, du spürst ihn noch im Blut. Mir ist er mein bester Besitz geworden. Fadeste Dummköpfe macht er Eindruck. Auf Arnold nicht. Der nimmt ihn nicht an. muss nun zum Korrigieren. Du lachst. Du denkst, sie kann selber nichts rechts. Du bist ja doch deines Vaters Tochter. Nur wollt ich da immer gar nicht ran. Ich denke mir das ganz besonders trostlos, sich so mit malenden Damen herumzuschlagen. Immerhin, es lässt sich schon auch etwas tun. Die ehrlichste Mühe geben sie sich. Das allein schon versöhnt doch, was will man mehr? Ob sie schließlich und endlich was wirklich erreichen. Im Ringen danach ist ja schon was erreicht. Außerdem geht es mir ähnlich wie Vater. Auf Menschen zu wirken, macht mir Spaß. Man verjüngt sich auch an den Schülern, Lachmann. Adieu, Mama, wir gehen jetzt fort. Adieu, Mama, wir gehen jetzt fort. Wer war denn das? Arnold. Er tut das nicht anders. Es ist weiter nicht erquicklich. Komm. Ach, Arnold, ich habe meinen Schirm vergessen. Übrigens, Lachmann ist hier. Der Biedermann ist mir ganz hochgradig Wurstsuppe. Sag mal, was hat dir denn Lachmann getan? Er hat mir mal seinen Kitsch gezeigt. Vergiss nicht, um 11 Uhr bei Vater zu sein. Sag mal, Arnold, hältst du das etwa für anständig? Ja. Pump mir mal lieber eine Mark. Ich kann dir ja was borgen. Warum denn nicht? Ich muss mir nur schließlich Vorwürfe machen, dass ich... Kratz ab, Michaeline! Eure Knitschigkeit, die kennt man ja doch. Oh Gott. Mutter? Sehe ich nicht aus wie ein Marabu? Ach, Arnold. Mir ist ganz anders zumut. Ich kann über deinen Unsinn nicht lachen. Wer hat dir denn aufgeschlossen heute Nacht? Vater? Die 3 Treppen ist er heruntergekommen. Erzähle doch mal, was Papa gesagt hat. War Vater sehr böse, als er dir aufschloss? Was hat er dir denn gesagt? Nichts. Arnold, bessere dich doch. Tu mir's doch zuliebe. Fang doch ein anderes Leben an. Wie lebe ich denn? Widerlich lebst du. Faul. Nächtelang bist du aus dem Hause. Du treibst dich herum. Oh Gott, oh Gott. Du führst ein entsetzliches Leben, Arnold. Spiel dich doch bloß nicht so entsetzlich auf, Mutter. Was du für eine Ahnung hast, möchte ich wissen. Das ist ja recht schön, das muss man wohl sagen, wie du mit deiner Mutter verkehrst. Dann lass mich doch bitte gefälligst in Ruhe. Was kläfft ihr denn immer auf mich ein? Das nennst du in dich hineinkläffen, Arnold. Wenn man zu dir kommt und dein Bestes will, soll deine Mutter nicht zu dir kommen. Arnold, Arnold, versündige dich nicht. Irgendwas, Arnold, lastet auf dir. Das merkt man auch schon deiner Unruhe an. Etwas unruhig bist du ja immer gewesen, aber nicht so wie jetzt. Weiß ich ganz genau. Mutter, lass mich zufrieden, verstehst du? Sonst jagt ihr mich gänzlich zum Tempel hinaus. Was geht euch das an, was ich treibe, Mutter? Ich bin aus den Kinderschuhen heraus und was ich nicht sagen will, sage ich nicht. Für euren Beistand bedanke ich mich auch. könnt mir nicht helfen, das sage ich ja. Ihr könnt höchstens Zeta Mordio schreien. Arnold, hast du was Schlimmes getan? Arnold, was hast du um Gottes Willen gemacht? Einen alten Juden erschlagen, Mama. Spotte nicht. Treibe nicht Spott mit mir. Sag mir es, wenn du etwas gemacht hast. Ich weiß ja, du bist kein böser Mensch, aber manchmal bist du gehässig und jähzornig. Und was du in Wut und in Jähzorn tust, wer weiß, was du da noch für Unheil anrichtest. Mama. Mama, beruhige dich. Ich hab den Juden nicht erschlagen, nicht mal einen gefälschten Pfandschein verkauft. Trotzdem ich sehr nötig ein bisschen Geld brauchte. Ich bleibe dabei. Du verhehlst uns was. Du kannst mich in die Augen sehen. Du hast auch früher was Scheues gehabt, jetzt aber Arnold. Du merkst es nur nicht. Jetzt ist es, wie wenn du gezeichnet wärst. Du trinkst. Früher mochtest du Bier nicht sehen. Du trinkst, um dich zu betäuben, Arnold. Gezeichnet. Gezeichnet. Und was da nur noch? Ach, redet doch, was ihr wollt. Gezeichnet bin ich, da hast du ja recht. Aber daran bin ich doch wirklich unschuldig. Hm? Immer stichst du um dich und schlägst und schneidest. Und schneidest einem manchmal recht tief ins Herz. Wir haben doch unser Bestes getan. Dass du so geworden bist, wie du jetzt bist, das muss man tragen, wie Gott es gibt. Ja, dann also, dann tragt es mal auch gefälligst. Es ist was. Na gut. Das bestreite ich ja gar nicht. Aber soll ich deswegen Alarm schlagen? Die Geschichte wird bloß noch böser dadurch. Arnold, du bist... Ist immer noch das? Vor Wochen, da hast du dich mal verraten. Da hast du es dann vertuschen wollen. Ist es immer noch das mit dem Mädchen, Arnold? Mutter, bist du denn ganz verrückt? Junge, tust doch das nicht nur an. Verwickle dich nicht in Liebesgeschichten. Häng du dein Herz noch an so ein Weibsbild, da wirst du durch alle Pfützen geschleift. Ich weiß ja, wie groß die Verführung hier ist. Diese Fallgruben, die gibt's ja auf Schritt und Tritt. Man hört ja die Rotten, wenn man vorbeigeht. Die Polizei, die duldet das. Und wenn du auf deine Mutter nicht hörst, so wirst du auch sonst mal zu Schaden kommen. Verbrechen geschehen ja täglich genug. Es soll mich mal einer anrühren, Mutter. Für den Fall hätte ich ja vorgesorgt. Was heißt das? Dass ich auf alles gefasst bin? Da gibt's Gott sei Dank ja heute Mittel dazu. Ekelt dich das nicht von außen schon an? Das Klaviergepauk und die roten Laternen und der ganze gemeine, eklige Dunst. Arnold, wenn ich das merken sollte, dass du dort, ich meine in solchen Höhlen, solchen Schmutzlöchern deine Nächte verbringst, dann wollte ich doch lieber sterben und tot sein. Ich tue und lasse, was mir beliebt. Gut, Junge. Dann sind wir geschiedene Leute. Und außerdem komme ich dir auf die Spur. Ich ruhe nicht, ihr verlasst dich drauf. Und wenn ich so ein Frauenzimmer ausfindig mache, das schwöre ich dir, die übergebe ich der Polizei. Na, Mutter, tu das lieber nicht. Ich sag es Vater. Und Vater, der wird dich schon zur Vernunft bringen. Lass dem was merken. Er kennt sich nicht mehr. Ich kann dir nur sagen, tu es lieber nicht. Und Vater Moral, Donald, weißt du ja wohl, so halte ich mir bloß noch die Ohren zu. Im Übrigen macht es mir keinen Effekt. Ihr seid mir so fremd geworden. Sag mal, wo bin ich denn eigentlich hier? So. Wo denn? Wo bin ich denn eigentlich, Mutter? Die Michaeline, der Vater, du. Was wollt ihr? Was habt ihr mit mir zu schaffen? Was geht ja mich alle im Grunde an? Was? Ja, was denn? Was wollt ihr denn? Was das für empörende Reden ja, sind. Ja, ja, empörend, meinetwegen auch das. Aber wahr, Mutter, wahr diesmal. Nicht gelogen. Ihr könnt mir nicht helfen, sage ich euch. Und wenn ihr mir es etwa noch mal zu bunt macht, dann passiert vielleicht was. Irgendwas mal, Mama. Dass ihr alle vielleicht ein verdutztes Gesicht macht. Da hat dann die liebe Seele Ruhe. Sehen Sie, wir murksen hier immer so weiter. Vor 5 Jahren hat mich Böcklin besucht. Der hat vor dem Fenster gestanden. Der konnte sich gar nicht satt sehen, hören Sie. Dass Böcklin je hier war, wusste ich gar nicht. Damals hatten Sie doch die Idee gefasst, da drüben im Provinzialmuseum. Da sollte er das Treppenhaus doch ausmalen. Dann hat es aber so ein Professor gemacht. Ach, es wird zu viel gesündigt. In dieser Beziehung ganz grenzenlos. Aber wissen Sie was? Das war niemals anders. Nur tut's einem heute ganz besonders leid. Was für Schätze könnte die Gegenwart aufspeichern mit dem riesigen Aufwand, der heute so im Lande getrieben wird. So müssen die Besten beiseite stehen. Was haben Sie denn nun gearbeitet, Lachmann? Porträts und Landschaften, das und jenes, viel ist nicht geworden, leider Gott. Immer arbeiten, arbeiten, Lachmann. Hören Sie, wir müssen arbeiten, Lachmann. Arbeit ist Leben, Lachmann. Dessen bin ich mir auch vollkommen bewusst. Ich bin bloß ein lumpiger Kerl ohne Arbeit. In der Arbeit werde ich zu was. Bei mir geht leider die Zeit herum und zum Eigentlichen komme ich nicht recht. Wieso? Weil ich anderes zu tun habe. Arbeit, die gar keine Arbeit ist. Wie soll denn das zu verstehen sein? Ich war früher Maler und weiter nichts. Heute bin ich gezwungen, Zeilen zu schinden. Was heißt das? Ich schreibe für Zeitungen. So. Mit anderen Worten heißt das, Herr Kramer, ich verwende die meiste kostbare Zeit, um ein bisschen trockenes Brot zu erschreiben. Zu Butter langt es wahrhaftig nicht. Wenn man erst mal Frau und Familie hat. Man muss Familie haben, Lachmann. Das ist ganz gut, das gehört sich so. Und was Ihre Schreiberei anbelangt, schreiben Sie nur recht gewissenhaft. Sie haben ja Sinn für das Echte, hören Sie. Da können Sie vielfach förderlich sein. Es ist aber alles bloß Sisyphus Arbeit. Im Publikum ändert sich wirklich nichts. Da wälzt man täglich den Sisyphus-Stein. Was wären wir ohne das? Aber schließlich opfert man doch nur sich selbst. Und wenn man schon mit dem Malen nicht durchkommt, so... Hören Sie, das ist ganz einerlei. wäre mein Sohn Schuster geworden und hätte als Schuster seine Pflicht, ich würde ihn ebenso achten. Haben Sie Kinder? Eins, einen Sohn. Na, da haben Sie doch was gemacht. Was Besseres kann einer doch nicht machen. Da muss das doch gehen wie geschmiert mit Ihren Artikeln. Was? Das kann ich gerade nicht sagen, Herr Kram. Pflichten, Pflichten, das ist die Hauptsache. Das macht den Mann erst zum Manne. Das Leben erkennen im ganzen Ernst. Und danach mag man sich drüber erheben. Das ist aber manchmal wirklich nicht leicht. Das muss auch schwer sein. Da zeigt sich's eben, was einer ist. Da kann sich ein Kerl erweisen als Kerl. Die Lotterbuben von heutzutage, die denken, die Welt ist ein Hurenbett. Der Mann muss Pflichten erkennen. Doch aber auch Pflichten gegen sich selbst. Tja, da haben Sie freilich recht. Wer Pflichten gegen sich selbst erkennt, erkennt auch Pflichten gegen die anderen. Wie alt ist denn Ihr Sohn? 3 Jahre, Herr Kramer. Als damals mein Junge zur Welt kam, ich hatte mir das in den Kopf gesetzt. Ganze 14 Jahre habe ich gewartet. Da brachte die Frau den Arnold zur Welt. Da habe ich gezittert. Den habe ich mir eingewickelt und habe mich verschlossen in meine Klause. Und das war wie im Tempel, ja. Da habe ich ihn dargestellt vor Gott. Ihr wisst gar nicht, was das ist, so ein Sohn. Ich hab es gewusst. Ich hab mir gedacht, ich nicht. Aber du, ich nicht, dachte ich bei mir. Du vielleicht. Mein Sohn ist ein Taugenichts, Lachmann. Und doch würde ich immer wieder so handeln. Herr Kramer, das ist er ganz sicherlich nicht. Lassen Sie mich in Ruhe, Lotterbube und weiter nichts. Sprechen wir lieber nicht davon. Ich will Ihnen mal was sagen, Lachmann. Das ist der Wurm meines Lebens. Das frisst mir am Mark. Aber lassen wir das. Das wird sich noch alles sicherlich ändern. Es ändert sich nicht, es ändert sich nicht. Es ist keine gute Phase an ihm. Der Junge ist angefressen im Kern. Ein schlechter Mensch. Ein gemeiner Mensch. Das kann sich nicht ändern, das ändert sich nicht. Ich könnte alles verzeihen, aber Gemeinheit verzeih ich nicht. Eine niedrige Seele widert mich an. Und sehen Sie, die hat er, die niedrige Seele. Feige und niedrig. Das widert mich an. Ach, der Lump hat so viel Talent. Man möchte sich alle Haare ausraufen. Unser einer sich mühen muss, man quält sich Tage und Nächte lang, da fällt dem das alles bloß so in den Schoß. Sehen Sie, da haben Sie Skizzen und Studien. Ist das nicht wirklich ein Jammer? Wenn er sich hinsetzt, wird auch was. Was der Mensch anfängt, hat Hand und Fuß. Das sitzt. Das ist alles gemacht. könnte man bittere Tränen weinen. Vater, ich will nur Lachmann abholen. Höre, die Schule lässt du im Stich? Ich komme eben vom Korrigieren. Die Mühle hier, die habe ich auch mal gemalt. Aber anders. Es war nicht die Ansicht. Nein, nein, der Ansicht bin ich auch. Vater, das ficht mich durchaus nicht an, wenn einer tut, was er irgend kann. Na, so kann man eben nicht mehr verlangen. Mädel, du weißt ja, wie der Hase läuft. Natürlich weiß ich's. Und zwar sehr genau. Du hältst nämlich nicht das Geringste von mir. Höre, woraus entnimmst du das? Wenn Arnold nur halb so fleißig wäre und halb so versorgt hier oben im Hirnkasten, so wäre der Junge ein ganzer Kerl. Da kann er sich gar nicht messen mit dir. Aber sonst, der Funke, den hast du nicht. Ein Mensch muss klar sein über sich selbst. Du bist ja auch klar. Und das ist dein Vorzug. Darum kann man auch mit dir ein Wort reden. Was Fähigkeit macht und Fleiß und Charakter, das hast du aus dir gemacht, Micheline. Und damit kannst du zufrieden sein. Vater, würdest du Lachmann nicht mal dein Bild zeigen? Nein, Micheline. Ich kann es Ihnen nicht zeigen, Lachmann. Herr Kramer, ich dränge Sie sicherlich nicht. Sehen Sie, das wächst mir über den Kopf. Ich lebe nun 7 Jahre mit dem Bilde. Erst hat's Micheline einmal gesehen. Der Junge hat niemals danach gefragt. Jetzt ist der Direktor Mühring gekommen. Nun wächst mir die Sache über den Kopf. Hören Sie, das geht nicht. Das kann ich nicht. Wenn Sie nun eine Geliebte haben und alle kriechen Sie zu ihr ins Bett, das ist ja eine Schweinerei. Hört da nichts. Da muss einem ja die Lust vergehen. Lachmann, es geht nicht. Ich mag das nicht. Schade, Vater. Mir tut es leid. Wenn du dich so verbarrikadierst, sogar vor Lachmann, es wundert mich. Es ist ja nichts dran. Es ist ja noch nichts. Machen Sie mich doch nicht unglücklich. Es muss doch was da sein, ehe man was zeigt. Glauben Sie denn, das ist ein Spaß, wenn einer die Frechheit hat, den Mann mit der Dornenkrone zu malen? Da braucht er ein Leben dazu. Kein Leben in Saus und Braus. Einsame Stunden, einsame Tage, einsame Jahre. Da muss er mit sich allein sein, mit seinem Leiden und seinem Gott. Da muss er sich täglich heiligen. Nichts Gemeines darf an ihm und in ihm sein. Da kommt dann der Heilige Geist, wenn man so einsam ringt und wühlt. Da kann einem manchmal was zuteil werden. Da wölbt sich's, da spürt man was. Da ruht man im Ewigen. Und da hat man's vor sich in Ruhe und Schönheit. Da hat man's, ohne dass man's will. Da sieht man den Heiland. Da fühlt man ihn. Aber wenn erst die Türen schlagen, Lachmann, da sieht man ihn nicht, da fühlt man ihn nicht, da ist er ganz fort. ganz weit fort. Herr Kramer, es tut mir jetzt wirklich sehr leid. Ach, da ist ja nichts leid zu tun. Da muss jeder für sich selber sorgen. Der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Das muss man sich immer bei der Arbeit sagen. Ihr anderen, draußen geblieben, verstanden? Da ist Raum genug für das Jahrmarktsgetümmel. Kunst ist Religion. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Wechsler und Händler raus aus dem Tempel. Aber Wechsler und Händler sind wir doch nicht. Das seid ihr nicht. Gott bewahre, nein. Es wächst mir über den Kopf. Ich verstehe das ja ganz gut von dem Lachmann. Will eben mal sehen, was dahinter steckt. Hat immer nur große Worte geschluckt, möchte nun wirklich mal was zu sehen kriegen. Es steckt nichts dahinter. Ich sage es ihm ja. Es ist nichts los mit dem alten Kerl. Er sieht es manchmal, er fühlt es auch. Dann nimmt er den Spachtel und kratzt es runter. Arnold, ich wollte nur mit dir sprechen. Du bist ja so aufgetackelt. Wie? Meine den roten Schlips, den du hast. Wieso? Man ist das an dir nicht gewöhnt. Du tust doch besser, du lässt das, Arnold. Hast du denn nun die Entwürfe gemacht? Welche denn, Vater? Ich weiß ja von nichts. Sowas kann man vergessen. So, so. Und wenn es dir nicht zu viel Mühe macht, vielleicht kannst du gefälligst ein bisschen nachdenken. Ach so. Für den Tischler meinst du wohl? Ja. Meinetwegen auch für den Tischler. Das tut nichts zur Sache, was er ist. Also bist du wohl damit nicht vorwärts gekommen? Höre, sage ganz einfach nein. Grüble nicht erst nach Redensarten. Was treibst du denn so die ganze Zeit? Ich arbeite, Vater. Was arbeitest du denn? Ich zeichne, ich male, was man so macht. Ich dachte, du stiehlst unserem Herrgott den Tag ab. Es freut mich doch, dass ich mich täusche darin. Übrigens kümmere ich mich nicht mehr um dich. Du bist alt genug, ich bin nicht dein Büttel. Ich möchte dir auch mal gelegentlich sagen, wenn du irgendmal was auf dem Herzen hast, ich bin nämlich sozusagen dein Vater, verstehst du? Erinnere dich bitte daran. Ich habe doch nichts auf dem Herzen, Vater. Das sage ich ja nicht. Das behaupte ich ja gar nicht. Ich habe gesagt, wenn du irgendwas hast, ich könnte dir dann vielleicht irgendwie helfen. Ich kenne die Welt etwas tiefer als du. Für alle Fälle, verstehst du? Du warst letzte Nacht wieder aus dem Hause. Du ruinierst dich. Du machst dich krank. Halte dir deine Gesundheit zu Rat. Gesunder Körper, gesunder Geist, gesundes Leben, gesunde Kunst. Wo hast du denn gestern so lange gesteckt? Na, lass nur, es geht mich ja gar nichts an. Was du nicht sagen willst, will ich nicht wissen. Sag es freiwillig oder schweig. Ich war draußen. Mit Alfred Frenkel zusammen. So? Wo denn? In Pirscham oder wo? Nein. Drüben in Scheidnich und da herum. Da wart ihr beide die ganze Nacht? Nein. Später dann bei Frenkel zu Hause. Bis morgens um 4? Ja. Beinahe bis um 4. Dann sind wir noch durch die Straßen gebummelt. So. Du und Frenkel? Ihr beiden allein? Da seid ihr ja dick befreundet miteinander. Was nehmt ihr so vor, wenn ihr so da sitzt und andere in ihren Betten liegen? Wir rauchen. Und sprechen über Kunst. So. Arnold, du bist ein verlorener Mensch. Wieso denn? Du bist ein verlorener Mensch. Dorben bis in den Grund. Ach, das hast du schon mehr als einmal gesagt. Ja, ja, ich habe es dir sagen müssen. Ich habe es dir 100-mal sagen müssen und schlimmer als alles. Ich habe es gefühlt. Arnold, beweise mir, dass ich lüge. Beweise mir, dass ich dir Unrecht tue. Die Füße will ich dir küssen dafür. Ich kann eben sagen, was ich will. Ich glaube... Was? Dass du verdorben bist? Und was soll werden, wenn es so ist? Tja, Vater. Das weiß ich selber nicht. Ich aber weiß. Du gehst zugrunde. Hast du mir weiter nichts zu sagen? Arnold, regt sich denn gar nichts in dir? Fühlst du denn nicht, dass wir martern leiden? Sage etwas. Verteidige dich. Sage doch etwas wie Mann zu Mann. Sprich meinetwegen wie Freund zum Freund. Tat ich dir Unrecht? Belehre mich doch. Rede. Du kannst doch reden wie wir. Warum kriechst du denn immer vor mir herum? Die Feigheit verachte ich, das weißt du ja. Sage, mein Vater ist ein Tyrann. Mein Vater quält mich, mein Vater plagt mich. Er ist wie der Teufel hinter mir her. Sag das und sag es ihm frei heraus. Sage mir, wie ich mich bessern soll. Ich werde mich bessern, auf Ehrenwort. Oder meinst du, ich habe in allem recht? Es kann ja meinetwegen sein, dass du recht hast. Gut, wenn das deine Meinung ist. Willst du dich nicht zu bessern versuchen? Arnold, hier reiche ich dir meine Hand. Da, nimm sie. Hier ist sie. Ich will dir helfen. Nimm mich zum Kameraden an. Nimm mich zum Freund an in 12. Stunde. Aber Arnold, die 12. Stunde ist da. Täusche dich nicht, dass sie wirklich da ist. Raffe dich, reiße dich über dich selbst. Du brauchst nur zu wollen, dann ist es geschehen. Tu den ersten Schritt zum Guten. Der zweite und dritte geht sich von selbst, ja? Willst du? Willst du dich bessern, Arnold? Ja. Wie denn? Worin denn? In allem. Ja? Ich habe nichts dagegen. Warum denn nicht? Mir ist nicht sehr wohl in meiner Haut. Lass mir dich wohl glauben, dass dir nicht wohl ist. Du hast den Segen der Arbeit nicht. Arnold, den Segen musst du erringen. Du hast auf dein Äußeres angespielt. Ist es dein Ehrgeiz, ein Laffe zu sein? Oder meinst du vielleicht, Gott entzieht sich dir, weil du kurzsichtig bist und nicht gerade gewachsen? Du kannst so viel Schönheit in dir haben, dass die Gecken um dich wie Bettler sind. Arnold, hier hast du meine Hand. Hörst du? Vertraue mir dieses Mal. Versteck dich nicht. Sei offen zu mir. Sei es um deinetwillen, Arnold. Mir liegt nichts daran, wo du gestern warst. Aber sag es mir, hörst du? Um deinetwillen. Vielleicht lernst du mich kennen, wie ich bin. Nun also, wo warst du gestern Nacht? Vater, ich hab's dir ja schon gesagt. Ich habe vergessen, was du gesagt hast. Wo warst du also? Verstehst du mich? Ich frage dich nicht, um dich deshalb zu strafen. Nur um der Wahrhaftigkeit frage ich dich. Erweise dich wahrhaft und weiter nichts. Ich war doch bei Alfred Fränkel. So. Wo soll ich denn sonst gewesen sein? Du bist nicht mein Sohn. Du kannst nicht mein Sohn sein. Geh. Geh. Mich ekelst. Du ekelst mich an. Suchen Sie jemand, meine Dame? Das hier ist das Restaurant von Bench. Gewiss. Ich danke. Dann weiß ich Bescheid. Dann werden die Herrschaften sicher noch kommen. Dort sind nur die Herren vom Stammtisch drin. So. Ich erwarte ein junges Ehepaar. Ich werde mich dann gleich irgendwo hinsetzen. Bitte, hier oder da oder hier vielleicht. Ich danke. Ich werde mich hier niederlassen. Ein kleines Glas Bier. Ein kleines Glas Bier. Michaeline, wir sind recht alt geworden. Nanu, damit springst du mir gleich ins Gesicht. Ich wenigstens, ich. Du nicht, aber ich. Und wenigstens mit deinem Vater verglichen. Wieso? Aus Gründen. Aus Gründen, gewiss. Als ich damals in eure Kunstschule eintrat, Kotzdonnerwetter, und dagegen heut, da ist man sehr rückwärts avanciert. Wieso? Es fragt sich nur immer, wieso? Na, Gott und den Teufel wollte man aussöhnen. Was wollte man nicht? Und was konnte man nicht? Wie stand man da vor sich selber damals und jetzt? Heute ist man so ziemlich bankrott. Wieso bankrott? In Bezug auf was? In Bezug auf manches und noch was dazu. An Illusionen zum Beispiel. Ich denke, man lebt doch auch so ganz leidlich. Legst du denn da so viel Wert drauf? Ja. Alles andere ist zweifelhaft. Die Kraft zur Illusion, ich alleine, das ist der beste Besitz in der Welt. Sobald du erst nachdenkst, wirst du das merken. Du meinst also eigentlich Fantasie. Und ohne die kann ja ein Künstler nicht sein. Ja. Fantasie. Und den Glauben daran. Das Alter. Das Alter. Man stirbt sachten ab. Ich finde dich gar nicht so alt. Lieber Lachmann. Stopp, Michaeline, dann heirate mich. Das gerade nicht. Das will ich doch nicht sagen. Dazu sind wir nun beide wirklich zu alt. Aber siehst du, solange du so bei Humor bist, steht's wirklich durchaus noch nicht so schlimm um dich. Ja, doch, doch, doch. Aber sag mal, was hat dich denn so deprimiert, höre? Nichts. Denn ich bin gar nicht deprimiert. Ich habe nur wieder mal Rückschau gehalten und bemerkt, dass man eigentlich gar nicht mehr lebt. Wieso? Da frag ich wieder, wieso? Der Fisch ist ans Wasser angepasst. Was leben will, braucht seine Atmosphäre. Das ist im Geistigen ebenso. Ich bin in die falsche hineingedrückt. Ob du willst oder nicht, du musst sie einatmen. Und siehst du, da wirst du selber erstickt. Du empfindest nicht mehr, du kennst dich nicht mehr, du weißt überhaupt von dir selber nichts mehr. Da bin ich doch besser dran, muss ich sagen, in meiner freiwilligen Einsamkeit. Ihr seid überhaupt hier besser dran. Von dem Riesen Philister Cancan der Großstadt seht ihr hier nichts und hört ihr hier nichts. Doch ist man erst mal da hineingeraten, so wirbelt es einem durch dick und dünn. Man will immer raus in die weite Welt. Ich wünschte, ich wäre zu Hause geblieben. Sie ist gar nicht weit, die Welt, Michaeline. Sie ist überall nicht weiter als hier. Und hier auch nicht enger als anderwärts. Und wem sie zu eng ist, der muss sie sich weiten. Das hat hier zum Beispiel dein Vater getan. Wie gesagt, als ich hier in die Kunstschule eintrat, im Frühling damals... Es war im Herbst. Mir ist da nur Frühling erinnerlich. Da trat man heraus aus dem Kleinbürger Pferch. Und da war es wirklich... Da konnte man sagen, da tat sich die Welt auf. Groß. Und weit. Heute ist man ganz wieder hineingeraten. Häuslich und ehelich eingesagt. Seh dich noch immer stehen, Nachbar. Mit deinem gelben, seidigen Haar. Im Gange, du weißt ja, vor Vaters Tür. Vaters Studio war damals noch oben, noch nicht in dem kleinen Flügel für sich. Weißt du es noch? Oder hast du es vergessen? Ich? Nein, sowas vergisst sich nicht. Nichts habe ich vergessen, was damals geschah. Da ist mir der kleinste Zug geblieben. Das war aber auch unsere große Zeit. Man kann das nicht im Entferntesten ausdrücken, das Mysterium, das sich damals vollzog. Ein geprügelter Lausbub war man gewesen. Nun plötzlich empfing man den Ritterschlag. Das empfanden nicht alle wie du, Lachmann. Sehr viele hat Vaters Wesen bedrückt. Ja, aber die waren dann auch danach. Wer halbwegs etwas in sich hatte, den machte er adelig. Mit einem Schlag. Denn wie er die Welt der Heroen uns aufschloss, schon dass er uns wert hielt der Nacheiferung und überhaupt... Er ließ uns was fühlen gegenüber den Fürsten im Reiche der Kunst, als wäre man mit ihnen eines Bluts. Da kam ein ganz göttlicher Stolz, Michaeline. Na, also, Prosit, es war einmal. Was ist dir denn so Besonderes passiert, Lachmann? Ich habe deines Vaters Bild gesehen. So? Ja, eben direkt. Na, und hat dir das solchen Eindruck gemacht? So tief wie nur irgend möglich, ja. Ganz ehrlich? Ehrlich? Ehrlich, gewiss. Und du bist nicht enttäuscht? Nein. Nein. Keinesfalls. Ich weiß, wo du hin willst. Weshalb du fragst, aber fragmentarisch ist alle Kunst. Was da ist, schön. Ergreifend und schön. Was erstrebt ist und was man fühlt, Michaeline, der letzte Ausdruck, nach dem alles ringt, da erkennt man erst ganz, was dein Vater ist. Das große Misslingen kann mehr bedeuten. Am allergrößten tritt es hervor. Kann stärker ergreifen und höher hinaufführen ins Ungeheure. Tiefer hinein, als je das Beste gelingen vermag. Himmel. Wie fing sich das alles an? Und heute schneidet man Häcksel für diese Gesellschaft. Kein Punkt, in dem man so denkt wie Sie. Alles hüllenlos Reine wird runtergezerrt. Der schlechteste Lappen, die schmierigste Hülle, der elendste Lumpen. Wird heilig gesprochen. Und unser einer muss doch das Maul halten. Und rackert sich doch für die Bande ab. Prost, Michaeline. Dein Vater soll leben. Und die Kunst, die die Welt erleuchtet, dazu. Trotz alledem. Und trotz alledem. Weißt du, was manchmal das Schwerste ist? Was? Unter Freunden. Was denn? Das einander nicht stören in seinen Irrwegen. Na also nochmal zweimal. Herr Professor, soll ich etwa wachen heute Nacht? Sie müssten sich wirklich ein bisschen ausruhen. Wir lassen es beim alten Krause, was? Auch in Bezug auf das Wachen. Und übrigens wäre ich da schon versorgt. Ich habe mit Maler Lachmann gesprochen. Sie kennen ja Lachmann von früher her. Der liebe barmherzige Vater, du. Sonst wäre wohl augenblicklich nicht. Der Direktor ist drüben. Jawohl, Herr Kramer. Ich danke. Es ist gut. Warten Sie mal noch einen Augenblick. Am Montagabend. Wo war denn das? Wo hat Ihre Frau da den Arnold getroffen? Na halt, das war, wo die Kähne liegen. Halt unter der Ziegelbastion. Wo der Kahnverleiher die Kähne hat. Auf dem kleinen Gang, der da unten rumführt, dicht an der Oder? Jawohl, eben da. Hat sie ihn da angeredet oder er sie? Nee, eben's. Er saß eben auf dem Geländer, so auf der Mauer. Wissen Sie doch, wo da manchmal die Leute dran stehen und zusehen wie die Bollacken, wissen Sie? Auf der Flöße und sich abends ihre Kartoffel kochen. Kam halt der Frau also merkwürdig vor. Und da tat sie mir halt eben guten Abend sagen. Was hat sie dann weitergesprochen mit ihm? Sie hat halt gemeint, er wäre sich erkälten. Und was hat er darauf gesagt? Wie eben die Frau meinte, hätte er gelacht. Aber ebenso, sehen Sie, meinte die Frau, es hat sich sehr schrecklich angehört. Also verächtlich. Ich weiß weiter nicht. Wer verachten will, alles verachten will, hören Sie. Der findet auch gute Gründe dazu. Ich wünschte, Sie wären zu mir gekommen. Ich glaube, es war wohl auch da schon zu spät. Ja, wenn man es gewusst hätte. Weiß man es denn? Wer tut denn gleich immer an sowas denken? Wie der die Michaeline kam. Der kam doch zu mir mit dem Herrn Lachmann. Da kriegte ich's ja mit der Angst zu tun. Das war aber schon 12:30 in der Nacht. Hören Sie, an die Nacht, da werde ich gedenken. Als mich meine Tochter weckte, war's 1:00. Und als wir den armen Jungen dann fanden, da schlug die Domuhr 9 bereits. Da seid ihr ja, Kinder. Na, kommt mal rein. Also, Lachmann, wollen Sie wachen heute Nacht? Sie waren ja auch halb und halb sein Freund. Es ist mir sehr lieb, dass Sie wachen wollen. Denn hören Sie, ein Fremder, das möchte ich nicht. Und nun will ich euch 5 Minuten allein lassen und rüber zum Herrn Direktor gehen. Ihm sagen, was etwa zu sagen ist. Ihr werdet doch wohl inzwischen nicht fort wollen. Nein, Vater. Lachmann bleibt jedenfalls hier. Ich muss allerdings noch Besorgungen machen. Das ist mir sehr lieb, dass Sie bleiben, Lachmann. Ich mache es kurz und bin gleich wieder hier. Da bin ich wieder. Was macht die Mama? Sie möchte, du solltest dich nicht überanstrengen. Schläfst du heute Nacht bei uns oder nicht? Nein, Michaeline. Doch wenn du nach Hause gehst, nimm der Mama diese Karten mit. Sehen Sie, Lachmann, er hat doch auch Freunde gehabt. Wir haben das bloß eben nicht so gewusst. In der Wohnung war auch viel Besuch untertags. Ich wünschte, die Leute ließen das. Aber wenn sie doch meinen, was Gutes zu tun, so darf man sie freilich nicht dran verhindern. Du willst wieder gehen? Ich muss diese schrecklichen Scherereien und Umstände. Das darf uns jetzt alles durchaus nicht verdrießen. Die Stunde fordert das Letzte von uns. Adieu, Papa. Leb wohl, gutes Kind. Dich verdrießt ja auch nicht. Du bist wohl die Nüchternste von uns allen. Nein, nein, Michaeline, so meine ich das nicht. Du hast einen kühlen, gesunden Kopf. Und ihr Herz ist so warm wie irgendeins, Lachmann. Aber höre, bewähre dich nun auch, Kind. Nun müssen wir zeigen, wie weit wir Stich halten. Lachmann, wir wollen die Lichter aufstecken. Machen Sie mal die Pakete auf. Ich bin unten beim Herrn Direktor gewesen. Ich habe dem Mann die Wahrheit gesagt. Und weshalb sollte ich denn lügen? Mir ist jetzt durchaus nicht danach zumute. Was geht mich die Welt an? Möchte ich bloß wissen. Er hat sich ja auch drüber weggesetzt. Sehen Sie, die Frauen, die wollen das. Der Pastor geht dann nicht mit ans Grab. Und da hat es eben nicht seine Richtigkeit. Mir ist das ganz nebensächlich. Gott ist mir alles. Der Pastor nichts. Wissen Sie, was ich heute Morgen gemacht habe? Lieblingswünsche zu Grabe gebracht. Still, stille für mich. Ganz stille für mich. Es war ein langer Zug. Kleine und große, dick und dünn. Jetzt liegt alles da wie hingemäht, Lachmann. Ich hab das auch schon erfahren bereits. Als Micheline mich weckte die Nacht, da habe ich mich wohl recht erbärmlich gezeigt. Aber ich habe es da gleich gewusst. Und wie er dann musste so liegen bleiben. Das waren die bittersten Stunden für mich. In dieser Stunde, wahrhaftigen Gott, Lachmann, war das nun Läuterung oder nicht, da habe ich mich selber nicht wiedererkannt. Da habe ich so bitter gehadert. Ich habe das selber von mir nicht gedacht. Ich habe gehöhnt und gewütet zu Gott. Wir kennen uns selber nicht. Ich habe gelacht wie ein Fetischist und meinen Fetisch zur Rede gefordert. Da war mir das doch ein verteufelter Spaß, ein verteufelt nichtsnutziger Streich, Lachmann. Sehr henkerhaft, billig und salzlos und schlecht. Sehen Sie, so war ich. So bäumte ich mich auf. Dann, bis ich ihn dann in der Nähe hier hatte, da kehrte mir erst die Besinnung zurück. So was will einem erst gar nicht in den Kopf. Nun sitzt es. Nun lebt man schon wieder damit. Nun ist es schon bald 2 Tage dahin. Ich war die Hülse. Dort liegt der Kern. Hätten Sie doch die Hülse genommen. Es hat mich ja angepackt. Das ist auch kein Wunder. Da lebt man so hin. Das muss alles so sein. Man schlägt sich mit kleinen Sachen herum. Und hören Sie, man nimmt sie, wer weiß, wie wichtig. Man macht sich Sorgen, man ächzt. Und man klagt. Dann kommt das mit einem Mal, wie ein Adler, der in die Spatzen fährt. Da heißt es Posto gefasst. Aber sehen Sie, nun bin ich dafür auch entlassen. Und was nun etwa noch vor mir liegt, da kann mich nichts freuen, da kann mich nichts schrecken. Da gibt's keine Drohung mehr für mich. Soll ich vielleicht eine Flamme anstecken? Sehen Sie. Da liegt einer Mutter Sohn. Grausame Bestien sind doch die Menschen. Lachmann, kommen Sie, stärken Sie sich. Hier ist etwas Wein, da kann man sich stärken. Trinken wir, Lachmann. Opfern wir. Stoßen wir ruhig miteinander an. Und der dort liegt, das bin ich. Das sind Sie. Das ist eine große Majestät. Was kann da der Pastor noch hinzusetzen? Ich habe vorhin einen Freund erwähnt, dessen Mutter war eine Pastorstochter. Und dass da kein Geistlicher mitging ans Grab, das nahm sie sich ganz besonders zu Herzen. Aber wie wir den Toten hinuntersenken, da kam sozusagen der Geist über sie und da betete gleichsam Gott selber aus ihr. Ich hab so niemals sonst beten gehört. Was haben die Gecken von dem da gewusst? Diese Stöcke und Klötze in Mannesgestalt. Von dem und von mir und von unseren Schmerzen. Sie haben ihn mir zu Tode gehetzt. Erschlagen, lacht man. Wie so ein Hund. Das haben sie. Denn das kann ich wohl sagen. Und was konnten sie ihm denn tun? Nun also, tretet doch her, ihr Herren. Immer seht ihn euch an und beleidigt ihn. Immer tretet herzu und versucht, ob ihr es könnt. Hören Sie, Lachmann. Das ist nun vorbei. Es ist gut, wie er da liegt. Es ist gut. Ich habe den Tag über hier gesessen. Ich habe gezeichnet. Ich habe gemalt. Ich habe auch seine Maske gegossen. Dort liegt sie, dort in dem seidenen Tuch. Und will man das festhalten, wird man zum Narren. Was jetzt auf seinem Gesicht liegt, das alles, Lachmann, hat in ihm gelegen. Das fühlte ich. Das wusste ich. Das kannte ich in ihm. Und konnte ihn doch nicht heben, den Schatz. Nun hat ihn der Tod gehoben. Nun ist alles voll Klarheit um ihn her. Das geht von ihm aus, von dem Antlitz, Lachmann. Und ich buhle um dieses Licht, wie so ein schwarzer, betrunkener Schmetterling. Man wird überhaupt so klein. Das ganze Leben lang war ich sein Schulmeister. Ich habe den Jungen malträtiert. Und nun ist er mir so ins Erhabene gewachsen. Ich habe diese Pflanze vielleicht erstickt. Vielleicht hab ich ihm seine Sonne verstellt, dann wäre er in meinem Schatten verschmachtet. Aber, Lachmann, er nahm mich nicht an. Und wenn ihm vielleicht der Freund gefehlt hat, ich, Lachmann, durfte der Freund nicht sein. Als damals das Mädchen bei mir war, da habe ich mein Bestes versucht. Doch da kriegte das Böse in ihm Gewalt, und wenn das Böse in ihm Gewalt kriegte, da tat es ihm wohl, mir Wehe zu tun. Reue? Reue kenne ich nicht. Aber ich bin zusammengeschrumpft. Ich bin ganz erbärmlich vor ihm geworden. Ich sehe zu diesem Jungen hinauf, als wenn es mein ältester Ahnherr wäre. sitzt das nun, was so tödlich ist. Und doch, wer das einmal erfährt und lebt, der behält einen Stachel davon im Handteller. Und was er auch anfasst, so sticht er sich. Die Lichter. Die Lichter. Wie seltsam das ist. Ich habe schon manches Licht verbrannt, schon manches Lichtes Flamme gesehen, Lachmann. Aber hören Sie, das ist ein anderes Licht. Mach ich Sie etwa ängstlich, Lachmann? Nein, wovor? Soll ich denn ängstlich sein? Es gibt ja Leute, die ängstlich sind. Ich bin aber doch der Meinung, Lachmann, man soll sich nicht ängsten in der Welt. Die Liebe, sagt man, ist stark wie der Tod. Aber kehren Sie getrost den Satz mal um. Der Tod ist auch mild wie die Liebe, Lachmann. Hören Sie, der Tod ist verleumdet worden. Das ist der ärgste Betrug in der Welt. Der Tod ist die mildeste Form des Lebens. Der ewigen Liebe Meisterstück. Das große Leben sind Fieberschauer, bald kalt, bald heiß, bald kalt. Ihr tatet dasselbe dem Gottessohn. Ihr tut es ihm heut wie dazumal, so wie damals. Wird er auch heute nicht sterben. Die Glocken sprechen. Hören Sie nicht? Sie erzählen's hinunter in die Straßen. Die Geschichte von mir und meinem Sohn. Und dass keiner von uns ein Verlorener ist. Ganz deutlich versteht man's. Wort für Wort. Heut ist es geschehen. Heut ist der Tag. Die Glocke ist mehr als die Kirche, Lachmann. Der Ruf zum Tische ist mehr als das Brot. Wo sollen wir landen? Wo treiben wir hin? Warum jauchzen wir manchmal ins Ungewisse? Wir Kleinen im Ungeheuren verlassen, als wenn wir wüssten, wohin es geht. Von irdischen Festen ist es nichts. Der Himmel der Pfaffen ist es nicht. Das ist es nicht. Und jens ist es nicht. Aber was? Was wird es wohl sein? Am Ende. Michael Kramer von Gerhard Hauptmann. Funkbearbeitung Hans-Ulrich Minke. Michael Kramer, Wilhelm Borchert. Frau Kramer, Lieselotte Rau. Michaline Kramer, Erika Skorzki. Arnold Kramer, Sylvester Groth. Ernst Lachmann, Ernst Jacobi. Alvine Lachmann, Irm Herrmann. Lise Bentsch, Conny Dien. Krause, Hans Madin. Regieassistenz Ulrike Brinkmann. Schnitt Inge Gerwin. Ton Hans-Jörg Saladin. Regie Hans-Ulrich Minke. Eine Produktion des RIAS Berlin.